Ja, liebe Leute, einen wunderschönen guten Abend heute am Freitag, den 3.6. zu Schnickschnack. Die spritzige Sendung aus Franken. So sieht's aus, Andreas. Ja. Und als wir da angefangen haben mit... Als wir angefangen haben mit Schnickschnack, dann haben wir immer gesagt, Mensch du, wir wollen Persönlichkeiten aus Franken interviewen. Und heute ist wirklich einer da, den wir uns von Anfang an gewünscht haben. Und zwar der fränkische Kabarettist und unser Schatz aus dem Tatort, Matthias Egersdörfer. Hallo. Hallo, grüß Gott. Ja, Chris, das ist jetzt, was machen wir denn jetzt? Das ist ja quasi am Höhepunkt schon angelangt. Meinst du? Wen würdest du denn noch hier hören wollen? Ach, wen ich noch hören möchte? Ich möchte Bert Berlin, würde ich gern singen hören. Oh ja. Der wäre auch was. Das machen wir ja. Der ist ja öfter hier. Den holen wir uns einfach mal von den Gängen von Radio Z. Hören wir uns den einfach mal. Ja, aber jetzt geht's um Matthias Egersdörfer und wir wollen ja heute einiges über dich erfahren. Du bist im Nürnberger Land aufgewachsen. In Lauf, rechts der Pegnitz. In Lauf, da bist du ein Laffer. Also für alle Franken ein Laffer, oder? In Nürnberg geboren, in Lauf großgezogen. Ich weiß nicht, was man dann ist. Ja, so zwischen den ein Hybrid. Ja. Aber du wohnst jetzt in Fürth. Wohne in Fürth, ja. Also alles gemacht, was man so macht. Ja. Also die Welt gesehen quasi, die fränkische, könnte man sagen. Kann man sagen. Warst du eigentlich ein guter Schüler? Früher? Nein. Nicht? Bist du gern in die Schule gegangen? Ich bin nicht gern in die Schule gegangen. Ich habe da keine besonders guten Noten erzielen können oder bekommen und bin eigentlich nur wegen meinen Freunden regelmäßig hingegangen. Also wenn die nicht da gewesen wären, wäre ich, glaube ich, irgendwann nicht mehr hin. Hast du schon seit frühester Kindheit, sagen wir mal, oder im Teenie-Alter gewusst, was du machen willst? Nein, ich habe das. Ich habe irgendwann im Kindesalter, habe ich glaube alle 6 Minuten einen neuen Berufswunsch gehabt. Was wären das für Berufe gewesen? Also das war dann, was mich unmittelbar begeistert hat. Also ich bin immer gern Zug gefahren und dann war natürlich, gab es dann bestimmt auch mal eine Phase, wo ich ziemlich lang Lokomotivführer werden konnte. Und wenn ich dann durch die Stadt gegangen bin mit meinen Eltern und da war ein Kran, der an irgendeinem Haus was rumbaut hat, dann wollte ich Kranführer werden. Also das ging ziemlich... Also so richtige Männerberufe halt. Ja, natürlich. Also ich habe schon geliebäugelt mit dem Gedanken, mal irgendwas künstlerisch zu machen, aber dachte mir immer, das ist derartig was von anmaßend, wenn man das wirklich selbstständig schafft, das zu formulieren, dass man das macht. Das war für mich unvorstellbar und ich konnte mir auch nicht, habe dann mal lang mit der bildenden Kunst gehadert und dachte mir, das ist ja so etwas von, also eine so grandiose Selbstüberschätzung, wenn man denkt, dass der Musenkuss diese göttliche Eingebung einen ständig ereilt. Und das war für mich auf so einem unvorstellbaren hohen Niveau, dass ich mir das, glaube ich, lang nicht traut habe. Aber du hast bildende Kunst studiert, oder? Ja, ja. Also insofern müsst ihr irgendwas fabriziert haben. Ja, aber das habe ich auch erst aus größter Not und ziemlich spät in meinem Leben gemacht. Also es wäre vielleicht gescheiter gewesen, das irgendwann mal in einer dieser unzähligen Orientierungsphasen einfach mal gemacht zu haben. Aber ich habe einen ziemlich langen Anlauf gebraucht und habe dann erst mit über 30 Jahren das gewagt, da in die Akademie zu laufen und eine Mappe abzugeben. Er scheint ja auch funktioniert zu haben, irgendwie. Ja, auf dem letzten Drücker haut es dann immer hin. Also ist öfter so in meinem Leben, dass das ziemlich lange braucht und eigentlich schon so ausschaut, als wäre keine Möglichkeit mehr und dann schlängel ich mich dann zum schlimmen Schluss doch immer noch durch. Was hast du da so gemacht an der Akademie? Hast du mehr so gemalt? Ich habe gezeichnet. Ich habe gezeichnet. Also gemalt habe ich auch wegen, aber das zeichne ich nicht gern hernehmen, hauptsächlich. Was hast du denn gezeichnet jetzt bloß immer so? Ich habe zum Beispiel mal Kunstgeschichtsbuch mit über 400 Gemälden, also wo die ganze Kunstgeschichte von der Höhlenmalerei bis zu Jackson Pollock einmal erklärt wird. Das habe ich mal abgezeichnet mit Bleistift auf Karteikarten. Aha, das mit Schrift dazu? Nee, nur die Bilder. Okay. Nur die Bilder. Also das ist eigentlich aus so einer aus so einer massiven Angst auch entstanden, die Idee zu dem Werk, weil ich, du wirst bei der, zumindest zu der Zeit, als ich da studiert hatte, musste man irgendwann in Kunstgeschichte eine Prüfung ablegen und musste eben dieses Kunstgeschichtsbuch einigermaßen verstanden haben. Und für mich war das unvorstellbar, wie man da was sagt zu irgendeinem Bild von einem von 400. Und meine paranoide Idee war wirklich, das ganze Buch abzuzeichnen und das dann auswendig zu lernen. Die Kettler, also wie bei einer Sprache die Wörter. Ja, ja. Und habe dann aber nach 2 Stunden gemerkt, dass das ewig lang braucht und dass die Prüfung schon viel zu schnell da ist, dass das nicht möglich ist. Fand aber dann, nachdem ich die Prüfung bestanden hatte, die Idee doch so bezaubernd und habe es dann nachgeholt. Das war eine meiner Arbeiten. Kann man dich als Bühnenmensch bezeichnen? Und war dir das von Anfang an klar, dass du auf die Bühne willst? Weil 2003 bist du ja mal ein wenig abgeschweift. Da hast du einen Kurzfilm gemacht, der heißt Der Schüler. Was jetzt ja, ein Kurzfilm hat ja jetzt mit Bühne weniger zu tun. War da die Angst noch da vor der Bühne, weil du erst einen Kurzfilm gemacht hast? Oder weil du erst in dem Bereich ein bisschen reingeschnuppert hast? Ich sehe bitte so viele Fragen auf einmal. Beantworte nur eine, dann merkt das. Was soll ich jetzt sagen? Sag irgendwas zum Film. Bin ich, dann ist er zufrieden. Na, 2003, wie war denn das? Na, das war eine Geschichte, die irgendeiner gelesen hat in der Zeitung oder die ich glaube bei Radio Z vorgetragen habe. Der Schüler, das habe ich hier ins Mikrofon reingesprochen und darauf hat es ein Filmproduzent gehört und hat gesagt, die Geschichte verfilme ich. Und, aber da gab es den Geschichtenerzähler oder Kabarettisten gab es noch gar nicht. Mhm. Was es da gab, waren irgendwelche Theatergruppen und Bands, wo ich mitgemacht habe, mit großer Leidenschaft mitgemacht habe und immer erhofft habe, dass irgendwann der Tag kommt, wo wir uns gemeinsam einen VW-Bus kaufen und durch die Welt fahren. Mhm. Und es hat sich aber bei sämtlichen Projekten herausgestellt, dass der Einzige, der da immer noch dran glaubt hat, immer nur ich gewesen bin. Und die anderen schon immer schnell andere Gedanken gehabt haben. Und ich mit meinem VW-Bus-Traum allein zurückgeblieben bin. Und in dieser ganzen Not, die sich da fast jahrzehntelang angehäuft habe, habe ich dann irgendwann einmal angefangen, selber Kabarett zu machen. Mhm. Weil man da keinen fragen muss. Ja. Hast du den Traum dann aufgegeben oder hast du das immer noch ein bisschen im Hinterkopf und jetzt vielleicht irgendwann einmal den doch verwirklichen? Ach so, nee, ich lehne eigentlich ab, inzwischen Autos zu besitzen. Also finde ich eigentlich ziemlich blödsinnig. Ich habe noch ein Auto habe ich schon ziemlich lang und das fahre ich so lang, bis es zusammenfällt. Und ich glaube, das dauert nicht mehr allzu lang. Und dann glaube ich, kaufe ich mal kein neues mehr. Also da fährst du Rad, so wie heute hier. Oder Fahrrad. Fahrrad oder Bahn. Ja, Bahn. Okay. Ja. Also warst du schon immer so, hast dann viel geschrieben auch, wenn ich das richtig sehe. Weil, war die Geschichte dann von dir, vom Schüler? Die Schülergeschichte ist original, also der ganze Text, der davor kommt, ist mein Text, also den ich geschrieben habe. Also warst du auch schon im Prinzip immer so ein bisschen mit Wort unterwegs, mit Wort und Schrift? Also das war das, gleich kurz nachdem ich in der Schule das Schreiben einigermaßen gelernt habe, richtig können kann es bis heute, und habe ich zum Schreiben angefangen und fand es unglaublich, dass man die Sprache als Werkzeug benutzen kann, um die Welt aufzuschreiben, die einen umgibt. Also das hat mich maßlos begeistert. Und seitdem schreibe ich eigentlich. Ja. Das war am Anfang. Hast du mal ein Gedicht geschrieben auch? Ja, ich habe zahlreiche Gedichte geschrieben und irgendwie auch versucht, an das andere Geschlecht mittels Buchstaben und Gedichten ranzukommen, was irgendwie treffsicher gelungen ist es mir nie. Aber ich habe eine Dame ziemlich bezürzt mit Texten und die hat dann irgendwann gesagt, also das ist also schön und gut, aber daraus wird nichts, aber die Texte werden... Die Texte, also du sollst weiterschreiben? Ich soll weiterschreiben. Das ist schon alles gut, was ich da mache. Mit der Liebe wird nichts, aber wenn ich einmal was Unverfängliches hätte, würde sie die Texte ihrer Mutter weitergeben. Und die sei in so einem Literaturzirkel, und das habe ich dann auch gemacht und wurde da eingeladen. Um Texte vorzutragen bei ausgewachsenen Menschen, die schon in Verlagen Bücher veröffentlicht haben. Und da habe ich aus meinem mit Tränen und Schweiß verschmierten Tagebuch dann vorgetragen. Und du hast ja deine ersten Solo-Programme, die waren ja jetzt hier in der Gegend erst einmal, ne? Ja. In der Region, sagen wir mal. Ja, ja. Aber so richtig durchgestartet bist du ja erst seit 2004, oder sagen wir mal zwischen 2004 und 2006 und durch den Quatsch Comedy Club. War das der in Köln oder in Berlin oder wo war das? Das sind entweder höre ich lauter Fragen oder es sind immer so viele Fragen auf einmal. Das ist wirklich schrecklich. Du musst das. Ich einfach ich gar nicht drauf hören. Ja, das worauf ich hinaus will, einfach. Ja. Ne? Ich habe recherchiert ist darauf, wenn er raus ist. Zum Beispiel, du bist jetzt einmal. Glaubst du das? Ist der Prophet im eigenen Land nichts wert? Absolut, absolut. Weil der Ahmed zum Beispiel, der hat ja jetzt auch großen Erfolg, Ahmed Isitürk in Isitürk. Isitürk, schön, okay. Darum sind wir zu zweit. C ist der Ahmed Isitürk, ja. Genau, der ist ja jetzt momentan auch im Quatsch Comedy Club nur dabei. Genau. Und ist eigentlich da auch weniger bekannt, ne? Hier in der Region. Ach so, naja. Er tut sich scheinbar in der Region schwerer wie außerhalb. Das ist, glaube ich, also definitiv, aber ich nehme mal an, das gilt fast für jede Stadt, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt. Und ich erstmal vor allen Dingen. Erstmal. Ja. Also ich habe angefangen mit einem Soloprogramm, der Alleinunterhalter hieß es. Und da kam ich hier nicht in die Theater rein. Also kannten mich zum Teil, aber mich als Solokünstler hatte niemand auf dem Zettel und das war ziemlich schwierig. Weil es damals wenig ergeben hat oder weil es allgemein schwierig war? Naja, grundsätzlich ist das, die Leute, die eine Kabarettbühne betreiben, die laden schon gern Leute auch aus der Region ein, aber dann muss natürlich auch die Gewährleistung da sein, dass wenn der da auftritt, dass dann sich das auch welche anhören und im besten Fall auch einigermaßen amüsiert sind. Und ich glaube, das waren meine Person betreffend lauter Unbekannte. Also da wusste keiner, ob da jemand kommt und ob es lustig ist, wusste glaube ich auch keiner. Und es hat dann letztendlich erst über Umwege hingehauen. Ich habe dann zum einen die Kollegen von der Comedy Lounge in Würzburg kennengelernt. Die hatten so selber sich Bühnen erschaffen, sozusagen, wo sie diese Comedy Lounge veranstaltet haben. Das gab es damals in Bamberg, in wie gesagt, Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt, da konnte man sich ausprobieren. Und dann habe ich dann auch gemerkt, man kann erst einmal eine 10-Minuten-Nummer machen und die ein paar Mal ausprobieren und so ein Gefühl kriegen, ob das hinhaut. Mhm. Und das war nach dem ersten Soloprogramm, das nicht so gut aufführbar war. Also der Alleinunterhalter, meinst du? Der Alleinunterhalter, war das sehr wohltuend, das zu merken, dass man sich da mal ausprobieren kann. Und dann habe ich eine Filiale gegründet in Nürnberg, die haben die gesagt, dann mach du das in Nürnberg und habe dann im Club Stereo damit angefangen. Mhm. Und zeitgleich durfte ich dann durch Vitamin B im Quatsch Comedy Club in Berlin auftreten. Und irgendwie, wie es dann richtig hinkaut hat es dann, als ich in Hamburg einen Preis gewonnen habe. Den Hamburger Comedy-Pokal hast genau. du da, ne? Also Preise pflastern deinen Weg eigentlich, ne? Ja. Über andere Leichen sind es da Preise. Ja, na, da gibt es schon Leute, die noch mehr gemacht haben. Aber das hat dann hinkaut und das war da habe ich gemerkt, dass damit dann die Leute gesagt haben, naja, dann lassen wir halt bei uns auch mal auftreten. Ist das eigentlich schwierig dann? Jetzt sagen wir mal, du hast jetzt dann einen gewissen Erfolg außerhalb, ja? Hast es davor ja in der eigenen Region probiert. Wenn dann die aus der eigenen Region dann auf dich zukommen und sagen dann genau die dich abgelehnt haben, eigentlich dann wollen, dass du bei denen auftrittst. Ist das schwierig, da damit umzugehen? Ach so, ja, ich glaube, mit der Zeit hört man da auf, oder vielleicht ist es die einsetzende Altersmilde, aber man fängt da an, dann nicht mehr bissig zu sein. Ich meine, ein anderes Phänomen ist, dann ist dann grundsätzlich mal damit einverstanden, wenn die sagen, naja, jetzt probieren wir es einmal mit dir. Wie das dann passiert ist, ist dann auch scheißegal. Ja. Aber zum Beispiel ist das dann auch ganz interessant, wenn Leute einen plötzlich anfangen, ernst zu nehmen, die jahrzehntelang, wo man ganz sicher ist, dass die einen immer für den Vollidioten vor dem Herrn gehalten haben, die dann plötzlich ihre Meinung ändern, weil man zweimal im Fernsehen war. Also das ist schon ein Umstand, den ich immer noch nicht ganz verkraftet habe. Mhm, ja. Deine ich glaube, also du hast ja eine sehr klare, strukturierte Bühnenfigur, die sehr eindeutig, also sehr in sich stimmig ist. War das schon immer so? Hast du dir vorher erdacht oder beziehungsweise ist es überhaupt eine Bühnenfigur? Also ist deine Figur, die du auf der Bühne spielst, bist es du oder ist es eine Bühnenfigur? Also zum Teil bin ich sich, aber zum Teil, also definitiv spricht der anders als ich, der Egersdorfer auf der Bühne, spricht viel mehr Dialekt, als ich jetzt hier zum Beispiel in dem Gespräch führe und regt sich auch viel mehr auf, als ich mich aufreg. Die ist entstanden durch eine, ich hatte irgendwann mal einen Märchenworkshop, da war ich, den habe ich besucht und da hat mir die Dozentin gesagt, dass wenn ich im Dialekt spreche, dass ich mir keine Gedanken machen müsste über meine Bühnenfigur oder den Charakter. Und da ich ein großer Freund von einfachen und schnellen Lösungen bin, habe ich das sofort angewendet und auf dahin dann stark Dialekt gesprochen. Und dann hat sich das so ergeben. Also es gab und schon. Und dieses Element des Zorns da immer wieder? Fand ich, glaube ich, schon immer sehr lustig, wenn sich Leute aufregen. Finde ich sehr, sehr komisch, wenn Leute aus der Haut fahren. Und eine gewisse Leidenschaft, dann gibt es auch biografisch viele, oder meine Mutter war zumindest in der Familie, so viele andere gab es ja gar nicht, eine Person, die sich gern des Mittels der Lautstärke bedient hat, um ihre Meinung kundzutun. Und aus dieser Melange ist dann, glaube ich, diese Figur entstanden. Ja. Und die war dann quasi, war auch schon von Anfang an dann da irgendwie, in den Grundzügen. Na, die hat sich natürlich so mit der Zeit entwickelt, diese Figur. Aber ich habe es dann irgendwann versäumt, mir einen Künstlernamen zu geben. Also das war dann irgendwann was vorbei. War das ein Fehler? Ich denke manchmal schon. Also wenn Leute auf so eine Frage, ob das ich bin auf der Bühne, kann man dann sagen, nee, der heißt halt Helmut. Helmut, das ist ja der Helmut. Ja. Das ist ja, deswegen habe ich ja der Figur den Namen gegeben. Also ich denke mal, wenn jetzt die Leute meinen, du bist wirklich die Bühnenfigur im normalen Leben, haben doch viel Angst, auf dich zuzugehen, oder? Achso, ja. Ich glaube schon, dass viele... Dass der Egersdörfer, machen wir einen Meter nur auf Seiten. Ja. Armlänge Abstand. Was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Also es gibt schon Leute, von denen man nicht umarmt werden möchte. Und es gibt Leute, wenn da gesunde Distanz da ist, ist das nicht das Schlechteste. Mhm. Also stell mir das immer ziemlich bedrückend vor, so ein Schlagersänger zu sein, der die ganze Zeit gefühlvoll von einer Liebe singt. Ich hätte da wahnsinnig viel Angst, dass die Leute es ernst nehmen und auf mich zukommen und mich umarmen oder Gott weiß, was von mir wollen. Mhm. Ja. Hat der Hype, ich wollte ja später drauf kommen, aber jetzt bloß mal, hat der Tatort-Hype, hat er dann mehr Aufmerksamkeit gebracht? Also so jetzt da in der Bevölkerung, sag ich einmal. War jetzt am Montag. Achso, nein, das darf man nicht sagen. Ihr schneidet das raus. Das sagen wir so. Also, nein, ich war kurz nach der Ausstrahlung auf einem Konzert vom letzten Tatort und dann kam ein älterer Herr und hat gesagt, der Krimi am Sonntag, der hat mir voll gut gefallen. Das fand ich zum einen sehr schön und solche Sachen gibt es schon auch manchmal, wenn man Kabarett im Fernsehen macht, aber beim Tatort gibt es dann diese Leute, die einem das auf der Straße sagen, dass sie das gesehen haben und dass ihnen das gefallen hat. Das, bis ich mir einkomme, da öfter vor. Ja. Würdest du gerne mehr in Richtung Schauspielerei auch machen? Weil das ist ja schon, vielleicht denke ich, für manche Leute erstmal komisch, dich zu sehen, ohne dass du eben diese angesprochene Bühnenfigur da verkörperst. Würdest du das gern öfter machen? Also würdest du gern öfter dich mal anders auch zeigen in der Öffentlichkeit, auf einer Bühne, beziehungsweise vor der Kamera? Ja, also ich freue mich eigentlich jeden Sommer auf diese Dreharbeiten zu der Tatort-Folge und habe jetzt in so einer kurzen Serie auch eine kleine Rolle, Sedwitz hat es geheißen, wo ich gern mitgemacht habe und bin jetzt auch in einer kleinen Rolle bei diesem Schweinskopf, Aldente, diese Schweinskopf-Reihe. Ah, okay. Und, ja. Das ist immer sehr spannend, allein schon, wenn man wenn man dann die Haare gemacht kriegt und irgendwelche Verkleidungen anzieht, was ich ja sonst nicht so oft habe. Also allein in diese andere Rolle zu hüpfen, macht mir doch großen Spaß. Und irgendwie eine andere Figur zu verkörpern als der rot gehemdete Egersdorfer auf der Bühne ist eine schöne Abwechslung. Ja, Chris, du bist so vorbereitet. Ich bin begeistert. Ja, ich bin auch ein bisschen vorbereitet. Nicht artig, aber es sind schon einige Sachen, die mir interessieren. Wenn du jetzt mal noch lernen würdest, eine Frage auf einmal, dann könnte man fast sagen, dass du professionell wärst. Ich habe so viele Fragen einfach. Das wird jetzt vor der Zeit ja nicht lange. So, und dann stelle ich einfach immer drei auf einmal. Du denkst, du sparst dir Zeit, wenn du mehrere auf einmal stellst. Was mich jetzt einmal persönlich interessieren wird, du warst zum Beispiel bei Scheibenwischer, hast du den Dieter Hildebrand noch kennengelernt zu der Zeit? Ich habe ihn nicht mehr beim Scheibenwischer kennengelernt, ich war beim letzten Scheibenwischer, wo der Bruno Jonas noch dabei war. Ah, okay. Der Riechling und der Jonas, da war ich in der letzten Sendung. Und ich habe dann den Hildebrand in einer Anstalt kennengelernt. Mhm. Und wie war das so? Ist es dann so, dass man sich einmal miteinander unterhalten kann, zumindest Smalltalk? Oder? Da konnten wir sich, ich glaube, wir haben uns so unterhalten, weil mich der hat ja beim Dietl mitgespielt, bei dem Zettel, wie der geheißen hat. Ich glaube, der war da gerade abgefilmt, da haben wir uns drüber unterhalten. Und ich bin mir sehr alt vorgekommen, wie dieser agile Mann hinter der Bühne in einer großartigen Präsenz da gesprochen und da war, das war unglaublich. Das hat mich ziemlich fassungslos gemacht, wie anwesend dieser Hildebrand war. Es gibt ja so viele, die Kabarett oder Comedy machen. Wer ist denn da so dein Favorit? Oder Vorbild vielleicht? Also Vorbild war definitiv, als es mir noch gar nicht klar war, dass ich auch sowas machen möchte, insofern auch kein Vorbild, aber der erste große Kabarettist, den ich auf der Bühne gesehen habe und der mir bis heute nicht aus dem Kopf geht, war der Sigi Zimmerschied. Also wir haben den irgendwann, glaube ich, in der 10. Klasse waren wir im Gostner Hoftheater und da hat er Ausschwitzen, glaube ich, gespielt. Und da war ich mit meinen besten Freunden in der Vorstellung und haben, glaube ich, Wochen und Monate lang im Pausenhof uns die Highlights nochmal vorgesprochen. Polt war es natürlich. Also ist für mich immer noch unglaublich, bei irgendeinem Feuerwehrfest in der Fränkischen den Polt zu sehen auf der Bühne vorm knallvollen Zelt, wo genau die Leute hocken, die er auf der Bühne vormacht, die dann alle sich die Bäuche halten, weil sie es so lustig finden. Also das ist, finde ich, schon... Das ist auch ein Element, was du ein bisschen übernimmst, oder? So. Wenn mir das gelänge, fände ich das sehr schön, aber den Polt da zu erleben, ist also ein großes bayerisches Kulturgut. Also, weil die Leute sich wirklich massiv über sich selbst lachen und über ihre Grobheiten und Gemeinheiten. Und dann inhaltlich, also kurz davor, bevor ich dann selber angefangen habe, war es privat vom Harder. Und das hat mich dann rückgekoppelt mit so einer eigenen Vorstellung von Humor, die ich, glaube ich, schon immer gehabt habe. Und mit so einer Analyse von Literatur vom Eckhard Henscheid. Also, ich habe die... Was ich auch sehr inhaliert habe, war Geht in Ordnung sowieso genau, diese Geschichte aus dem Aro-Teppichladen. Und das zusammen multipliziert war so der Ausgangspunkt dann für die eigene Herangehensweise. Ja, ich hab noch Fragen. Ja, also Chris. Ich wollte jetzt bloß einmal zu dir überschauen. Ja, ich bin ganz perplex. Ja. Ich höre einfach nur zu gerade. Und hast ja die... wollen wir Show sagen oder wie sagst du zu deinem Egersdorfer und Artverwandte zu deinem Programm? Nein, das ist ja nicht. Egersdorfer und Artverwandte im K4, ne? Mhm. Wie kriegst du dann die Kabarettisten oder Leute, Menschen, die du da einlädst? Das mache ich hauptsächlich selber. Ja. Manchmal sagt mir mal Agentur, wenn sie irgendeinen schlauen Anfall hat, dann schlagen die mir was vor. Aha. Aber hauptsächlich suche ich die schon selber aus, ja. Also das heißt, das sind dann zum Teil auch Leute, die jetzt da bei Auftritten dabei sind, bei denen du auch dabei bist? Oder wie darf man sich das vorstellen? Ne? Wie ist denn das? Naja, jetzt als langes Mitglied, der Sänger und Tänzer Bert Berlin ist ja auch dabei und den habe ich irgendwann mal Ich glaube, auf dem Brückenfestival das erste Mal in meinem Leben gesehen, wenn dann zwischen diesen Bands gehüpft ist und bin da hingeschmolzen und habe ihn dann, glaube ich, irgendwann mal interviewt, sogar bei der Comedy Lounge oder ich weiß nicht, ob es dann Artverwandte hieß. Und dann war ich wieder sehr begeistert und daraus ist es dann entstanden, dass ich ihn gefragt habe, ob er nicht Lust hätte, das da immer mitzumachen. Mhm. Und so ist der Bird dazugekommen. Der feste Bestandteil von Egersdörfer und Artverwandte. Genau. Und das ist jeden zweiten Dienstag im Monat. So ungefähr, ja. Habt ihr jetzt Sommerpause? Jetzt haben wir Sommerpause. Ab wann geht es dann wieder los? Im Oktober. Im Oktober, genau. Okay. Also vormerken, jeden zweiten Dienstag ab Oktober wieder Egersdörfer und Artverwandte im K4. Ist sehr interessant. Also Andreas, ne, jetzt mag ich in der Alme hier, wenn wir Zeit haben. Schee war's beim Egersdörfer, schee. Geht dann so raus. Also das ist ja, also du machst ja durchaus Sachen, die manchmal am Rande des, sag ich mal, guten Geschmacks vieler Leute schrabbeln. Und wie ist dann so das Feedback? Also ich habe mir das Gefühl, wenn ich da bin, probierst du gerne ein bisschen rum. Wie weit kann man denn sich aus dem Fenster lehnen so? Und hast du dieses Format speziell dafür auch mit dir ausgedacht oder ist das einfach so entstanden, dass du da rumprobierst? So? Also wie schon gesagt, das ist ja, die Artverwandten sind ja aus dieser Comedy Lounge entstanden. Wir haben es nur irgendwann mal im K4 dann umbenannt, weil wir gemerkt haben, mit dem Begriff Comedy Lounge kommen Leute, die anderes Humorverständnis haben als wir persönlich. Deswegen gab es diese Namensänderung. Aber es kommt aus dieser Comedy Lounge Szene heraus. Und da ist mein zweites Programm Falten und Kleben dabei entstanden. Mhm. Und da bin ich ja dann noch regelmäßig bei den anderen rumgetourt. Und da war so eine Erkenntnis, wenn es in Schweinfurt, Aschaffenburg und Würzburg hinhaut, dann ist es soweit die Nummer, dass man es auch für den großen Zusammenhang machen kann. Und mit dieser Regelmäßigkeit mache ich das jetzt letztendlich seit 2004 oder irgendwas. Und es ist immer diese Bühne, meine Werkstattbühne gewesen, wo ich neue Sachen ausprobiere oder wo ich auch diese Regelmäßigkeit habe und sage, jetzt muss wieder was Neues da sein. Was machst du? Also, Gott, das ist jetzt ein Themensprung. Stell einfach eine Frage, Frage. Ich muss vorweg schieben, bla bla bla. Wenn du probierst, du musst ja deine Sachen irgendwie ausprobieren. Du scheinst es ja sehr gerne auch zum Beispiel in diesem Rahmen zu tun. Wie gehst du da mit dem Scheitern um, wenn quasi das nicht funktioniert, wie du dir das vorstellst und du merkst, im Publikum baut sich vielleicht sogar so eine Anti-Haltung gegen dich auf? Das wird ja bestimmt öfter mal passieren, oder? Ja. Also ich erinnere mich jetzt nur, wir haben ja diesen am Schluss, diesen mit der Claudia Schulze, die Carmen spielt, immer den gespielten Witz. Da ist das vorletzte Mal ein Witz sehr, sehr schlecht angekommen und es hat dann bei uns dazu geführt, dass man das nächste Mal gleich nochmal erzählt haben. Also er kam wieder genauso schlecht an wie beim ersten Mal, was mich fast ein wenig überrascht hat. Also ja, ich glaube, dieser Wunsch, an Leuten maximal auf den Sack zu gehen, das war am Anfang eine Schutzhaltung, glaube ich, dass man eben, wenn es wirklich nichts wird, dann sagen kann, genau das wollten wir ja erreichen. Aber es ist dazugekommen, dass ich inzwischen ein bisschen weiß, wie man es, glaube ich, machen muss, dass die Leute einen Spaß haben. Aber es ist auch noch eine gewisse Freude dran, Leute zu irritieren oder eben nicht in ihrem Wunsch zu befriedigen, maßlos unterhalten zu werden. Aber es gibt ja diesen Punkt, das heißt ja quasi, es gibt diesen Punkt, wo du es absichtlich einsetzt, die Konfrontation mit dem Publikum auch. Provokation ist es dann ja auch schon, wenn du Witze bringst, wo du quasi, wenn du schon vorher weißt, es hat letztes Mal nicht funktioniert, du bringst ihn extra nochmal. Es ist ja schon eine absichtliche, vorsätzliche Provokation. Aber gibt es denn auch so Momente, wo du dir denkst, so, wenn du zu Hause schreibst, so, boah, also das, wenn das nicht ankommt, dann ist aber schlimm. Also dann fresse ich einen Besen, beispielsweise. Und wenn das dann passiert, Diese Momente, was machst du da? Ach so, ne, es ist, was sich beim Schreiben immer rausstellt, ist, dass wenn man am Schreibtisch sitzt und es schreibt, denke ich mir immer, das wird großartig. Mhm. Und dann schreibt man irgendwelche Sachen, die zum Beispiel andere Sachen überbrücken oder wohin leiten. Und es stellt sich meistens immer raus, dass die Sachen, wo man gar nicht damit gerechnet haben, dass die Leute zum Lachen bringen, mhm, und die anderen Sachen, wo man sich so todsicher war, dass die gar nicht hinhauen. Mhm. Also es ist eigentlich meistens eine Überraschung. Chris, lest doch bitte noch mal eine schöne Frage vor. Ich habe mir keine Fragen aufgeschrieben, ich habe mir bloß Notizen gemacht. Aha, ja. Lies doch mal eine Notiz vor. Fast zu viert. Ja. Sag mal was. Fast zu viert, Band. Los. Boygroup, ja genau. Und was macht ihr da genau? Also Boygroup kann ja alles Mögliche sein. Wir vertonen Texte, die wir selber zusammengekritzelt haben. Und was ist das für Musik? Das ist Bring doch die Leiden nicht immer so in die Bretonie. Was ist das für alles Musik? Das ist, ich muss doch hier Das ist linkischer Schlager. Das ist hilfsbedürftige Popmusik für Verwirrte oder irgend sowas. Welche Besetzung habt ihr da? Der Philipp spielt Waschbrett und Maultrommel und Heuler. Und was spielt er noch? Na, glaube ich, etliche andere Instrumente. Und der Rob spielt Saxophon. Wenn er Klavier ist, da ist oder Orgel, spielt er Klavier oder Orgel. Kazoo. Wie heißt das? Lange schwarze Klarinette. Dann gibt es noch einen Akkordeonspieler, einen Gitarristen. Und mir bleibt bloß der Gesang. Wo sind da, oder wann habt ihr denn die nächsten Auftritte eurer Boyband, also Boygroup? Also nicht nächste Woche, was immer bloß nächste, das, so, was nächste Woche ist. Was ist, ich glaub, nächste Woche? Du lässt dich so vom Leben treiben, oder? Ja. Du denkst in einem... Naja, wie gesagt, das ist dir jetzt schon aufgefallen, wenn du mir drei Fragen auf einmal stellst, wird es ja bei mir schon schwierig. Und wenn ich mir drei Wochen im Vornherein merken müsste, käme ich völlig durcheinander. Ja, was machst du denn so die nächste Woche? Was steht da bei dir so offiziell? Muss ich jetzt so tun, als wären wir an dem Tag, wo ihr jetzt sagt, dass die Sendung... Ach so, ist? Ja, ein Kleister. Ab, ja. Das wäre ja dann praktisch die übernächste Woche. Ja, ist egal, ist eine Aufzeichnung. Erzähl, was du die Woche machst. Einfach so, was glaub, steht da so für Sachen drin? Du musst jetzt auch nicht genaue Termine sagen, sondern einfach nur, wenn man so einen Überblick hat, was du so schreibst. Schwarzenbach oder irgendwas und Nürnberg. Ich bin hier im Burgtheater. Also, da hast du Auftritte. Ja, genau. Ah, okay. Also Solo-Auftritte und neben dem Heinrich Filzner an der Tuba bin ich jetzt unterwegs dann. Also dann würde ich nochmal ein bisschen in die Tarot-Richtung gehen. Hast du schon immer Tarot geschaut? Nein, ich habe eben nie geschaut. Echt? Meine Frau schaut immer und ich schaue, seitdem ich mitmache, interessiert mich das schon, was die Leute, aber ich schaue ungern Krimis. Bei meiner Frau hat neulich auch wieder so einen schrecklich fürchterlichen Krimi angeschaut, wo ich gesagt habe, ich gehe woanders hin und lese, weil es mir wieder zu arg war. Was heißt zu arg? Zu brutal, oder? Ja, zu schauderlich, zu schlimm. Mhm. Gemeuchelmordet wurde da in den düstersten Farben, wo ich sage. Das ist nicht so eine Welt dann einfach? Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber Tatort ist jetzt ja von der Schlimmheit nicht, kann man das schon ertragen. Und seitdem ich da ab und zu meine drei Sätzler aufsagen darf, schaue ich mir das auch gerne an, was die Kollegen in anderen Städten da machen. Wer hat dich informiert oder dich gefragt, ob du mitmachst, ob du den Leiter der Spurensicherung... Nein, die haben mich zum Casting eingeladen. Ach so, okay, ja. Du warst beim Casting dabei. Die haben mich irgendwann angerufen und das kam dann... Was jetzt nicht wer das war, aber der BR hat gesagt, ich sollte mal da vorsprechen, weil die noch jemanden suchen. Das war ja irgendwie, dass Frank-Markus Barwasser da ursprünglich für die Rolle gedacht war. Genau. Und dann war es wahrscheinlich ziemlich dringend auch, musste schnell. Es war dann relativ dringend und ich musste, glaube ich, auch irgendeinen Urlaub vorzeitig beenden, weil es dann nach dem Casting geheißen hat, ich sollte spielen. Und das war schon... Oh. Entschuldigung. Das war dann schon schön, weil dieses Casting sehr vielversprechend war. Das war der Regisseur vom ersten Frankentatort, der Max Ferberböck, hat mich da gebeten, irgendeinen Text in irgendeiner verschiedener Art und Weise zu sprechen. Und das hat Spaß gemacht, das mit dem zu machen. Und danach dachte ich mir, ach Scheißdreck, Jetzt würde ich mich aber schon freuen, wenn sie mich nehmen täten. Aber das ist schon ein schönes Gefühl, oder? Wenn man da dann hin kann und wenn man da zumindest in der Auswahl mit dabei ist. Ja, ja. Und dann da auch mitmachen darf. Ja, ja. Das ist ja eine Riesenproduktion. Jetzt sind ja aber die Notizen ausgegangen, oder? Ja, mir sind die Notizen nicht ausgegangen. Ja, jetzt Stichwort. Stichwort. Stichwort Fußball. Bist du Fußballfan? Ich habe irgendwann, es gab einmal eine Ausstellung Positionen und Tendenzen in Nürnberg. 2006 war das. Das war bei uns im Land 2006. 2006, genau. Aber nur gekauft. Genau. Das war bei uns im Land. Und da gab es eine Fußball-Kunstausstellung. Und zu dem Zweck habe ich ein Fußball-Kinderlexikon, was ich irgendwann mal am Flohmarkt gekauft habe, Begriff für Begriff verfilmt. Also ich habe ein Kinderfußballlexikon verfilmt in 1600 kleinen Filmchen. Und habe mich da mit der Schreibtischlampe angeleuchtet und beim Schwadronieren selber gefilmt. Und habe diese Begriffe sozusagen selbst interpretiert und improvisiert. Und da ist dieses Lexikon draus geworden. Und damit habe ich mich viele Stunden mit Fußball beschäftigt und damit ist für mich das Thema komplett beendet. Ich glaube, ich muss seitdem nichts mehr zum Thema Fußball sagen. Es ist nicht notwendig. Ich habe da, glaube ich, über 18 Stunden am Stück habe ich mich dazu geäußert und damit muss damit das Thema beenden. Aber was schon von so einer wissenschaftlichen Warte aus? Richtig. Nein, es war dann in der Zeit, war das schon großartig, wenn ich irgendwie aus Versehen dann mal Fußball im Fernsehen gesehen habe, dass ich dann halt das da alles in mir aufgeleuchtet hat, weil jeder Begriff, der da verwendet wurde, mit großer Wahrscheinlichkeit auch von mir durchdacht und besprochen wurde. Das war sehr großartig. Aber wie das dann beendet war, ist diese Begeisterung abgefallen von mir. Und muss mich nicht mehr dazu äußern. Also ich hätte jetzt eine Abschlussfrage. Ach Chris, das ist so. Du müsstest mich mehr überfragen. Darf ich? Ich hätte bloß eine. Ja, du darfst auch mehrere Fragen, aber du hast doch gesagt, du hast keine Fragen aufgeschrieben. Hab ich auch nicht, aber du linkischer Typ, ich bin schon immer, also ich muss mich jetzt echt einmal outen. Was? Ich bin schon immer Egersdorfer-Fan gewesen, ja, und ich habe so viele Fragen. Und wenn wir schon mal zusammenhocken, ja, dann sprudelt es halt einfach. Ja. Ja? Die Fähigkeit. Aber du das zuerst, komm. Ich. Ja, du wolltest ja gerade was fragen, oder? Nein! Ach nein! Nein, okay, ich wollte dich bloß wieder machen. Mehr. Ach so! Na dann. Schade jetzt, blöd gelaufen. Deine Bühnenfigur ist ja ab und zu mal Hardcore, sag ich mal. Nicht immer, aber ab und zu mal, ne? Also bei Artverwandte ja weniger. Also da gehst du ja mit dem Publikum eigentlich recht gut um, sag ich mal, im Vorfeld. Aber bei deinen Solo-Auftritten ist es doch ein bisschen Hardcore. Wie würdest du dich denn jetzt selber privat beschreiben? Also ich bin, glaube ich, nachdenklicher und ich bin, glaube ich, zögerlicher und gehemmter als diese Bühnenfigur. Und ich habe neulich erst wieder so schlimm eine Frau beleidigt und das tat mir danach eigentlich auch wieder schrecklich leid. Und das würde ich mir nicht im geringsten Maße trauen, was ich da mache, wenn ich das rote Hemd anhabe. Also das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Aber dann muss ja irgendwo, das ist ja oft, das heißt spontan dann immer, das muss ja irgendwo herkommen. Also ich meine, das sind ja gerade die Teile, habe ich das Gefühl, ich weiß natürlich, das kannst du jetzt wahrscheinlich besser sagen, aber es sind genau die Teile, die nicht auf deinen vorgeschriebenen Programm stehen. Stimmt. Und wo nimmst du das her? Wo kommt das her? Also angefangen hat es mal, dass mein Vater, die Art, wie er mit seinen Enkelkindern umgegangen wird, dass der Humor war eigentlich immer die blöd anzureden. Also in einer Weise, die zu belästigen, wie es die Kinder in einem Alter unter 6 Jahren nie begriffen haben, was der eigentlich meint. Es war lustig gemeint, glaube ich, von meinem Vater. Ich glaube, eine Enkelin konnte damit einigermaßen umgehen. Und von meinem Vater war Unterhaltung immer, Leute blöd anzureden. Also ich glaube, viel habe ich mir da abgeschaut. Mhm. Also einfach. Aber da muss man, so das, aber es muss doch das, zum Teil ist es ja dermaßen sind es ja richtig Sprüche, die so vom einen Satz zum nächsten führen. Das muss ja irgendwo, muss das denn ja, ist das dann, denkst du drüber nach, was sage ich jetzt zu dem? Oder ist das dann einfach so, ich mach den jetzt einfach blöd an? Also hast du so einen Fundus an ich nenne es jetzt mal Beleidigungen oder wie man es auch immer nennen will? Oder ist das dann wirklich nur, wenn du schaust ihn an und dann ist das so ein gewisser Empathie-Moment ja vielleicht sogar da, so den mache ich jetzt damit fertig oder so? Na, es gibt jetzt bei dem, wenn man sich jetzt vom Ding her öfter anschauen würde, dann spielen sich halt irgendwelche Beleidigungen auch ein. Also ich frage in jeder Vorstellung, das Publikum, ob sie wissen, was ein spundiger Marmorkuchen ist, was eigentlich auch Unverschämtheit ist, weil spundig, glaube ich, nur, das ist ein Ausdruck von meinem Schwager und der wird, glaube ich, auch nur in unserer Familie verwendet. Nee, kenn ich. Ja? Ja. Was ist für dich spundig? Spundig ist, wenn er nicht richtig aufgegangen ist, sondern... Genau, ja, genau. Eben nicht. Dann, genau eben nicht. Jetzt genau, mach ich mal fertig, genau. Du wieder. Ja, und darauf warte ich, auf diese Antwort warte ich dann immer genau, dass das, okay. Das sagen dann meistens irgendwelche begeisterten Hausfrauen, genauso in dieser... in diesem Gefühlsausdruck von dir und dann lobe ich dir das im zweiten Teil, lobt die Frau dann immer für ihren Mut, den sie jetzt im zweiten Teil, nachdem ihr im ersten Teil schon gesehen habt, wie bösartig ich zu dem Mitmenschen sein kann. Und dann gab es das letzte Mal in der Komödie sogar Applaus für mein Lob und dann setze ich zu, dass ich es aber immer schwierig finde, wenn sich Mut und Blödheit zusammen. Dann gibt es zwar keinen Applaus mehr, aber dann lacht oftmals ein Großteil des Publikums. Okay. Und die Frau fühlt sich dann, weiß nicht, wie die sich fühlt, ich habe noch nie mit einer Frau darüber gesprochen. Also was ich habe keine Lust mit Leuten, also mach ungern auch Interaktionen mit Leuten, die ich schon kenne, das lehne ich ab. Okay. Also und versuche dann auch, wenn ich merke, dass jemand das da keine große Freude empfindet, dass ich auch von ihm ablasse. Was aber manchmal auch schief geht. Ich habe neulich in einer Kunstausstellung und habe mich eine Frau begrüßt, die gesagt hat, dass ich sie mal von offener Bühne herab gequält hätte. Das war auch schon jahrelang. Was sagt man dann da drauf? Da habe ich mich entschuldigt. Jahrelang im Psychologen gewesen. Das ist ja das eine Element, was die meisten wahrscheinlich von dir in Erinnerung haben. Aber es kommt da, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, immer sehr viel bei dir drauf an, so Fantasiewelten mit der Wirklichkeit zu mischen. Wo kommt das her? Ist das so ein Fable von dir? Bist du so ein Tagträumer? Also was mir da jetzt spontan einfällt, ist ein Film, den ich, der mir sehr aus der Seele gesprochen hat. Das ist über so ein kleines Mädchen, die sich in so eine Fantasiewelt hineinträumt und damit eine grauenhafte Realität verdrängt, mehr oder weniger. Mhm. Es kommt dann aber zurück und man hofft als Zuschauer die ganze Zeit, dass das stimmt, dass es das wirklich gibt, was sie sich erträumt. Mhm. Aber zum Schluss dreht sich es dann vollkommen. Und das finde ich sehr reizvoll, sich eine andere Welt vorzustellen, auch mit der Gefahr, dass es zerplatzt. Wo waren wir stehen geblieben? Lebst du in so einer Fantasiewelt zum Teil oder ist das was du dir ausdenkst beim Schreiben? Also ich lebe nicht in einer Fantasiewelt, aber ich lese gern Literatur, die von solchen Geschichten handelt. Also ich bin ein großer Freund von Märchen. Mhm. Meine Drogenerfahrungen sind spärlich, aber es gibt doch ein paar erstaunliche Geschichten, von denen ich, glaube ich, immer noch zehre. Und wenn man es mit Substanzen schafft, in eine andere Welt zu kommen und einigermaßen unbeschadet aus diesem Besuch der anderen Welt wieder hervorgeht, kann das sehr hilfreich sein. Mhm. Und davon gilt es zu erzählen, glaube ich. Mhm. Und vertrag aber insgesamt Drogen nicht besonders gut, dass ich das regelmäßig wiederholen könnte und zehre von diesen einzelnen Erlebnissen. Chris, was schaust du mich so grinsend von der Seite an? Grinse halt. Lass mich doch mal grinsen. Wie hat denn der Film geheißen? Pans Labyrinth. Pans Labyrinth. Also von Guillermo del Toro. Genau. Ja. Weil mir Franzosen sagen. Ja. Ach, stimmt, ja. Spanischer Bürgerkrieg. Wir brauchen noch was. Jetzt wollte ich gerade noch was fragen. Jetzt hast du mich wieder mit deinem Grinsen abgelenkt. Jetzt schaue ich ja in die andere Richtung. Nee. Sehr viel Input heute, ja. Chris. Aber dafür, dass wir jetzt, wir haben heute, du hast heute sehr, Chris, ich muss dich erstmal loben, du hast heute sehr hochprofessionell gearbeitet. Ach komm. Du hast recherchiert tatsächlich und dir was aufgeschrieben. Ich meine, das machst du oft, aber in dem Umfang. Also, Wahnsinn. Chris, also, man könnte fast also mich, denken, du wärst das Journalist. Ist, das war halt, das war ah, ich weiß wieder, was ich, ach, weiß wieder, was ich fragen wollte. Ich wollte dich fragen, du hast ja auch Germanistik studiert zumindest, zeitweise hast du es durchgezogen oder nicht? Fast einen Abschluss. Du sagst ja auch selber, dass du sehr gerne liest und du schreibst ja auch, insofern liegt es auf der Hand. Was würdest du denn jetzt gerade so als Buchempfehlung zum Lesen rausgeben? Was hatte ich als letztes, welches Buch hatte ich als letztes beeindruckt? Ich lese gerade die Geschichten aus 1001 Nacht in der Übersetzung von einer Frau Ott. Das ist sehr, sehr schön. Also auch wieder Märchenelement. Auch wieder ja. Märchen und wirklich Frauen, die kurz den Schleier öffnen und in irgendeine dunkle Gasse hineinschauen und Männer, denen das Herz dabei zerspringt. Das ist schon... Der Schleier mit der Möglichkeit der Entschleierung wird da einem wirklich plastisch vor Augen geführt. Das kann sehr, sehr geil sein. Also, ja, 1001 Nacht, Übersetzung von Frau Ott. Ich blende die ISBN-Nummer unten in den Kommentaren ein. Diese Handbewegung nach unten. Ja, dann abonniert uns, favorisiert uns und gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, wir bedanken uns. Bei Matthias Egersdörfer, vielen herzlichen Dank. Erstmal, dass du hier warst. Dann, dass du bei unserem Film mitgespielt hast. Wollten wir auch nochmal extra sagen, bei Südstadt geflüstert. Na, da wollte ich mich auch bedanken, dass ihr mich. Das war, also es war ein Traum, mit dir zu arbeiten. Ich denke, wir werden zukünftig noch einiges miteinander machen. Okay. Schön, dass du da warst. Bis nächsten Monat. Dann vielleicht auch wieder live. Mal gucken, wir werden sehen. Ciao. Servus. Tschüss. Gehabt euch wohl. Dieser Podcast wurde präsentiert von Schnickschnack, der lustig-spritzigen Sendung aus Franken, auf Radio Z. Immer am ersten Freitag im Monat von 18 bis 19 Uhr. Oder im Internet auf iTunes und facebook.com/schnickschnack mit zweimal Doppel-G. Wir freuen uns für euer Zuhören und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss.